So, Schnucki, du weißt ja, ich tue immer nur einmal aufnehmen. Ich improvisiere einfach mal was, aber ich mache das nachher noch besser. Ich versuche mal was, ja? Also einfach mal zuhören. Du hast mich um den Verstand gebracht. Ich liebe es, wie du lachst. Hast dich tief in mein Herz gebrannt. Und du bringst mich jeden Tag um den Verstand. Ich warte jeden Tag auf eine Nachricht von dir. Denn du bist immer nur bei mir. Ich liebe dich, das ist nicht gelungen. Würd gern mit dir zusammen die Welt erobern. Ich weiß noch genau, als ich dich das erste Mal traf. Oh, Schnucki, du hast nichts gesagt, hast mich nur angeguckt und ich habe dich ganz fest an mich gedrückt. Ich liebe dich, das ist nicht gelungen. Du hast mein Herz in die richtige Richtung gebogen. Du fehlst mir wirklich, das ist kein Witz. Oh, Schnucki, ich vermisse dich. Ich hoffe doch, dass alles gut ausgeht und wir vielleicht den Weg zusammen gehen. Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Doch eines weiß ich, ohne dich bin ich allein. Ich liebe dich wirklich sehr. Es gibt keinen Weg zurück zu mir oder zu dir. Das ist hier improvisiert. Doch ich hoffe trotzdem, dass es dein Herz berührt. Du fehlst mir sehr. Das ist nicht gelungen. Würd gern mit dir zusammen die Welt erobern. Komm zu mir. Ich zeig dir den Weg. Den richtigen, wie es weitergeht. Du fehlst mir sehr. Jetzt fange ich fast an zu heulen. Herr Schnucki, du bist mein Schatz. Ja, mein kleiner Spatz. Ich liebe dich, das ist nicht gelungen. Und ich hoffe, die Welt mit dir können wir verbiegen. Ich weiß zwar jetzt, das reimt sich nicht. Wie gesagt, das ist nur improvisiert, allein für dich. Ich liebe dich. So.